Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 49, 2018, Episode 599, Transformationen. Ja. Die CeBIT ist Geschichte. Ja. Das hat mich nicht überrascht. Ja. Vielleicht, dass es ausgerechnet diese Woche bekannt gegeben wurde, offiziell. Ja. Die IT-Messe wird eingestellt. Ja, die Leute wollten es ja nicht wahrhaben. Mhm. Ich habe ja schon seit einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die CeBIT mehr und mehr irrelevant wird. Letztes Jahr hat man es auch wohl so langsam realisiert und hatte nach einem neuen Konzept gesucht. Diese Suche ist nun gescheitert. Ja. Zu spät, meiner Meinung nach, hat sich die CeBIT versucht, wieder auf die Konsumenten zu konzentrieren. Und ich weiß, dass es gerade in Businesskreisen immer oder vor allem auch in Europa immer gerne so als seriös dargestellt wird, wenn etwas ja für Business only ist. Ja? Und es ist immer wieder das Gleiche. So ein Konzept geht nur dann auf, wenn es auch wirklich nur Firmen betrifft. Aber sobald Konsumenten mit in diesen Markt kommen, werden die Konsumenten eben berücksichtigen, einbinden und für Konsumenten was machen, nicht für die Firmen, sondern für Konsumenten, werden die dann letztendlich auch den Markt für sich beanspruchen. Und letztendlich ist die CeBIT eben irrelevant geworden. Ja, denn in einem Umfeld, wo ja digital normal ist, ja, kann man keine Fachmesse digital mehr machen. Ja. Vor allem nicht eben für den Businessbereich. Was fehlt, ist jetzt eine Messe, wo sich der Verbraucher informieren kann. Ja. Wo gezielt auf die Verbraucher gemünzt ist. Und eben nicht für die Firmen. Ja, man hat, wie gesagt, das zu spät bemerkt und somit hat dann eben auch der Vorstand der Messe AG für das Ende da mit einer Meldung gesorgt, ja, und hat eben die CeBIT auch sofort beendet sozusagen. Also es wird keine CeBIT mehr geben, es wird nicht noch eine Abschlussmesse oder so geben, sondern die CeBIT 2019, die für Juni geplant war, wird nicht mehr stattfinden. Ja. Die Notbremse gezogen, weil man einen massiven Verlust erwartete, dafür und da ist natürlich die Messe AG nicht bereit, hier noch irgendwas zu machen. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Man hat eben mal wieder gedacht, man könnte hier auf super seriös und ja, die Konsumenten lassen wir mal schön draußen, ja. Das Schlachtvieh hat hier auf unserer Fachmesse ja nichts zu suchen. Das so hat man offenbar jahrelang eben da gedacht, ne? Und das ging dann eben gewaltig schief. So ein bisschen Schadenfreude, muss ich sagen, ja, schwingt da drin mit, ja, und es war eben abzusehen und von daher ist es auch keine so große Überraschung. Es war ein Untergang mit Ansage und ja, das wird trotzdem noch Nachhall finden, ja. Denn die Branche selbst hat jetzt natürlich, guckt sich jetzt erstmal an, ja, so, was machen wir jetzt? Ja, gut, okay, wird dann wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass es sowieso alles Mumpitz war. Ja, und dann werden vielleicht jetzt eigene, ja, Herstellermessen kommen. Einige werden wohl dann auch auf die Hannover Messe ausweichen wiederum, ja, die unbedingt in diesem Umfeld in Hannover wohl ihre Sachen zeigen wollen, die werden dann wahrscheinlich auf die normale Hannover-Messe gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, so sieht's aus. Notwendig ist es nicht mehr. Tja, für den Aus gab es ja auch damals, wer kann sich noch daran erinnern, an den fabulösen Gaming-Sender Giga TV. Heute fristet Giga als sehr fragwürdige Webseite, Entschuldigung, tut mir leid an die Betreiber, aber so sehe ich das nun mal, was einst so ein glorioses Projekt war, ist heute schon, also fühlt sich zumindest für mich persönlich an, ist meine persönliche Meinung, als zweifelhafte Datenschleuder mit Clickbait-Artikeln, ja, wie sie so manche Boulevard-Zeitung nicht besser machen könnte. Also ich habe noch lange Zeit probiert, der Webseite alles abzugewinnen, aber man hat ja dann auch gesehen, wie schnell das passiert ist. Die maßgeblichen Leute, die man zum Beispiel von Giga TV aus kannte, von den Sendungen eben, die verließen dann auch ganz schnell oder waren erst gar nicht an Bord von dieser Webseite. Und die haben dann ihre anderen Projekte, ja, Rocket Beans, glaube ich, ist eins davon. Dann, wie heißt die andere Sendung da? Wo der Felix macht, bei Gameswelt TV ist das, glaube ich, ja, genau. Inside Coin heißt die Sendung, ja, genau. Aber so ein TV-Sender wie Giga TV gab es halt nicht. Und das fand ich auch sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob, oder es wird, also Giga TV wird es nicht mehr geben, ganz klar. Ja, aber es gibt ein neuer Gaming-TV-Sender, der starten soll im Januar. Das ist die gute Nachricht. Gibt allerdings auch noch eine schlechte. Gute Nachricht: eSports One wird wohl bald, also was heißt wird wohl bald, wird am 24. Januar 2019 auf Sendung gehen. Ja, und zwar zu empfangen dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die werden, wie der Name schon sagt, natürlich E-Sport-Matches zeigen und Live-Berichterstattung eben bringen von diesen Events, ja, und auch so Magazinformate senden, ja. Das ist schon, hört sich schon sehr, sehr gut an und ich freue mich drauf. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem. Das wird ein Pay-TV-Kanal. Den kann man empfangen über Vodafone Deutschland, Telekom, Unimedia 1&1 und so weiter. Ja, aber ein Pay-TV-Kanal. Und mir ist noch nicht ganz klar, wie man, was das dann kostet eben und so weiter und so weiter. Allerdings soll auch, wenn ich das richtig sehe, kann man zumindest mal die Inhalte von eSports One auch auf der App des Senders Sports One sehen. Die Namen sind kompliziert. Das seht ihr gleich schon mal. Also schlecht, ja. Das eine heißt eSports One und der Sender heißt aber Sport One. Ja, Sport 1 kennt ihr bestimmt, ja, sport1.de, und das seht ihr, es wird kompliziert mit den Namen, ne, aber trotzdem. Gut, was dann darin zu sehen sein wird, es einen Live-TV-Stream geben oder wird es nur einige Inhalte geben von diesem E-Sports-Kanal, das wird man sehen. Da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen, aber ich hoffe ja, dass es zumindest mal dann so funktionieren wird, dass man aus der App heraus vielleicht einen Livestream starten kann. Wobei, das ist die Frage, wenn das ein Pay-TV-Kanal ist, würden die sich ja selbst das Geschäft kaputt machen. Deswegen, tja, Und Pay-TV, gerade im Kabelnetz, wird wahrscheinlich dann gebundelt sein mit irgendwelchen anderen Programmen, die man sowieso nicht sehen will. Und dann wird das Ganze wieder, ja, unbezahlbar. Außerdem, natürlich, ne, braucht man eine Smartkarte. Und das heißt, da gehen schon wieder eine ganze Reihe von Receiver grundsätzlich nicht. Ne? Sehr schade, aber ich warte jetzt mal ab, was dann am 24. Januar passiert. So, DSGVO, Datenschützer, sieht die Datenschutz-Taliban als Sieger. Ja, also im Prinzip, ja, meine Meinung, ne? Weil ich ja finde, dass die DSGVO eine Katastrophe ist für die Freiheit im Internet, ja, für die Redefreiheit und für die Informationsfreiheit. Schlimmer kann es nicht sein. Und somit wurden eben hier harte Worte gefunden, meiner Meinung nach zu Recht. Der Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein, ja, der sagt hier, dass man mit der DSGVO nicht übers Ziel hinausgeschossen sei. Ja, ist ja irgendwo klar. Allerdings gibt es da auch ganz andere Töne, wie eben hier dieser, wer hat denn das eigentlich gesagt hier? Moment, Datenschutzrechtsexperte und Künstler Winfried Weil. Ja. Und der sagt, dass die Seite der Datenschutz-Taliban hier von der DSGVO bedient wurden. Ja, und das ist nicht gut, und das ist auch meine Meinung. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch, und das freut mich besonders, der UN-Beauftragte, der hat auch schwere Vorwürfe an Deutschland gerichtet, wegen dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, da wäre massiv gepatzt worden. Und im Prinzip die Meinungsfreiheit wurde eingeschränkt, aber die Datensammelwut keineswegs. Ja, gerade eben die Großen, ja, für die es ja eigentlich so eine Art Beschränkung sein soll, die haben am wenigsten Probleme mit der DSGVO, weil die haben eine Rechtsabteilung, die können sich alles im Prinzip erstmal erlauben, bis es gerichtlich festgestellt wurde. Aber es gibt eine ganze Reihe von Blogs, die nicht mehr existieren, deswegen, ob gerechtfertigt oder nicht, weiß ich nicht, ja. Jemand, der vielleicht hier alles 100% durchblickt, ja, mit der DSGVO, der sagt, ja, das ist doch Blödsinn, das braucht man doch gar nicht zu machen, muss man nicht machen, ja. Wenn die nicht abschalten, dann nur, weil sie keine Ahnung haben. Tja, aber es tut mir leid, wenn man hier Netzwerkrecht studieren muss, um eine Webseite zu betreiben, oder um ein paar Kröten für die Deckung der Unkosten zu betreiben, dann ist da wieder eine wieder wurde wieder übers Ziel hinausgeschossen, ganz klar. Und hier finde ich, hat man mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und man kann es den Leuten auch nicht verdenken. Und genau das meine ich ja. Google wird seine Datensammlungen deswegen nicht einstampfen, ja. Aber die vielen kleinen Blogs, die deswegen keine Werbung mehr schalten können, weil sie Angst haben, irgendwas falsch zu machen und eben keine Rechtsabteilung haben, die das prüfen können, ja, die stehen dann im Trockenen. So sieht's aus. Vielleicht sollte man auch als kleiner Betreiber mehr Mut zeigen. Ich kann es natürlich nicht... ich kann es den Leuten natürlich nicht verdenken. Wer will schon mit, hier vielleicht langwierige Rechtsstreite anfangen, ja, mit Datenschutzbeauftragten oder der Konkurrenz auch, ja. Das ist schon verständlich, dass da manche eben den Rückzieher machen, ja. Vielleicht sollte man sich ein bisschen weiter mal aus dem Fenster rauslehnen und einfach mal gucken, was passiert. Möglicherweise wird dadurch auch dann eine Einschränkung irgendwo so gefunden. Im Moment ist ja noch so eine Sache, man traut sich noch nicht so ganz, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja? Und das bedeutet, dass man hier Angst hat vor den festen Urteilen. Ja? Und so, aber solange es diese festen Urteile noch nicht gibt, gibt es keine praktische Definition von diesem Gesetz. Was das in der Praxis bedeutet, ist immer noch nicht ganz klar, ist immer noch nicht ganz abzusehen. Ja? Und so verwirrt sind auch die Firmen. Ja? Unglaublich. Das Einzige, was die DSGVO bisher gebracht hat, ist Spam ohne Ende. Ja, sonst nichts. Oh, so sieht's aus. Bald werden wahrscheinlich mehr Anfragen zur, in Anführungszeichen, Zensur an Google gehen als vom Rest der Welt. Aber naja, so sieht es jetzt aus. Ja, ihr merkt so, mir fehlt heute so ein bisschen der Elan, ne? Weil das Thema ist schon ziemlich nervig und ich habe eigentlich auch gar keine Lust mehr über diesen Kram zu reden, weil das, weil die DSGVO einfach nur noch ein riesengroßer Haufen Kacke ist, ja, riesiger Haufen Kacke, ja, und ich hoffe, dass der schnell runtergespült wird von irgendjemand, ja, aber, naja, das wird wohl nicht so sein, der wird sich wohl hier in der Kloschüssel antrocknen, Fudeibel. Die USA, die macht jetzt Belgien etwas nach, offenbar. Die nimmt nämlich auch die Lootboxen stärker unter die Lupe. Und das kann ich, wie gesagt, nur begrüßen. Es ist schon lustig, ja, dass man auf der einen Seite hier vor allem in Europa so Angst hat und dann hier bei Lootboxen nicht mal hart durchgreift. Deutschland sollte sich übrigens schämen, dass sie gerade bei diesem Thema so hinten dran sind. Ja. Finde ich echt schlimm, sowas. Denn offensichtliches Glücksspiel, um auch Minderjährigen das Geld aus der Tasche zu ziehen, das ist schon dreist. Und überhaupt das ganze Prinzip Lootbox halte ich für unmoralisch und ist nichts weiter als eine blinde Geldschefflerei. Ja. Man muss da schon einen Mittelweg finden, meine ich. Diese In-App-Buys, die es da gibt, ja, also auch bei Computerprogrammen, ja, also das Kaufen von Sachen innerhalb des Spieles, um zum Beispiel weiterzukommen, neue Waffen zu bekommen oder ähnliches, das kann ja existieren, nur es kann nicht sein, dass man dann hier so eine Lootbox kauft und weiß nicht, was drin ist. Und dann führt das eben dazu, dass man Box nach Box kauft, nur um ein bestimmtes Item irgendwann zu bekommen. Ja, und das ist auch Sinn der Sache. Und das geht so nicht. Ja, das kann nicht sein. Hier geht es nicht darum, die In-App-Käufe zu verbieten, sondern es geht darum, den Leuten das zu geben, was sie kaufen wollen. Ja? Dann sollen die doch die verdammte, was weiß ich, Erweiterung für die Rüstung, ja, kaufen lassen. Ja? Fertig. 10 Euro, bupp, dann kriegst du die Rüstung. So, vorher 1 Euro Lootbox, musst 100 Lootboxen kaufen, um die vielleicht zu kriegen. Natürlich, wenn du ein Schweineglück hast, ja, reicht vielleicht auch eine Lootbox. Wie unfair das ist. Ja, hat der eine 1 Euro bezahlt, der andere 100 Euro. Das ist doch Dreck, sowas. Und das darf eben nicht sein. Das ist Glücksspiel, das geht so nicht. Da können die Firmen die Leute gleich an einarmigen Banditen stellen. Ja, und es gibt auch aus gutem Grund ein Glücksspielverbot. Ja. Denn gerade Minderjährige sind da besonders anfällig, hier nicht abzusehen, die Folgen, die das haben kann, wenn man immer weiter solche Lootboxen kauft, ja. Aber auch Erwachsene sind davon stark betroffen, ja. Und deswegen gibt es eben diese Eindämmung des Glücksspiels und das muss eben auch für diese Lootboxen absolut gelten. So, dann haben wir noch was. Ah ja, mit Startpage kann man jetzt auch anonym surfen. Ja, nicht, dass das jetzt noch irgendetwas bringt. Ja, da muss man schon noch mehr anführen, also zum Beispiel VPN. Ja, um jetzt auf Seiten zu kommen, weil viele Seiten in den USA ja wegen der DSGVO gesperrt wurden für den Aufruf aus Europa, dann muss man erstmal ein VPN nehmen, um quasi zu simulieren, dass man nicht aus Europa die Seite betritt. Dann kann man auch wieder zum Beispiel ein paar Zeitungen lesen, ja. Außer natürlich wieder die Großen, das beste Beispiel daran, die großen Zeitungen sind natürlich verfügbar, ja, tausende kleine Zeitungen kann man aus der EU nicht mehr aufrufen in der Welt und das sind die Folgen dieser, wie dieser Herr dort gesagt hat, Datenschutz-Taliban. Und dennoch kann man hier zusätzlich nochmal vielleicht das über startpage.com dann ansurfen, damit ist nämlich eine anonyme Ansicht möglich. Startpage bietet damit einen Proxy an, ja, und ein sogenannter, ja, wie die das beschreiben, anonymisierter Puffer. Ja, gar nicht schlecht. Allerdings die, also die Euphorie würde ich da noch in Grenzen halten, ja. Ist zwar besser als dieses sogenannte Inkognito-Fenster, ja, bei den Browsern, aber ich würde auch empfehlen, das sowieso nur in Verbindung mit dem Inkognito-Fenster zu nutzen, denn ansonsten werden auch die Seiten nämlich gespeichert in der Übersicht, zum Beispiel durch den Chrome-Browser, die kann man dann auch aufrufen, das heißt, es ist in der Tat trotzdem, dass man über diesen Dienst geht, kriegt zum Beispiel Google mit, welche Seiten man ansurft. Deswegen muss man das sowohl, also muss man startpage.com im Inkognito-Modus des Browsers aufrufen, um dann tatsächlich einigermaßen da die Sicherheit zu gewährleisten und die Anonymität. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ich würde da erstmal vorsichtig sein, bis es da Expertisen gibt, inwieweit das ist, zum Beispiel, inwieweit das stimmt, zum Beispiel eben, was passiert mit dem JavaScript und so weiter. Also da muss auf jeden Fall Startpage vielleicht noch ein bisschen was kommunizieren oder eben hier solche Expertisen geben, um festzustellen, ja, wie das aussieht. So, ich gucke jetzt gerade mal hier hinten im Grunde, ich mache mal eine Startpage. Und da gucke ich jetzt mal, da öffne ich jetzt mal die Uncast-Seite, anonym natürlich, so, genau, gut, also er zeigt mir jetzt auf jeden Fall mal diese Seite angeblich anonym, ich kann hier Informationen aufrufen, und gut, okay, also hier Proxy, wird benutzt, steht hier in diesen Sachen. Ja, also wie gesagt, ich muss da, oder ich bin da eher noch im Wartemodus, um das jetzt in den Himmel zu loben, ja, wie das geht. Aber wie gesagt, mit beiden Seiten könnte man das machen. Ob es wirklich anonym ist, mag ich noch bezweifeln. Ich kann ja auch mal gucken, wie das aussieht. Da gibt es eine schöne Seite, Who Am I, glaube ich, heißt die. Na, genau. Und wenn ich die jetzt aufrufe über den anonymen Viewer-Modus, dann dauert es erstmal ziemlich lange. Und das sagt mir jetzt eine IP-Adresse. Oh, Moment, dann gucke ich gleich mal. Ich guck mal, wie meine echte IP-Adresse ist. Ja, also da ist schon auf jeden Fall eine ganze Reihe weniger Informationen, die da geliefert werden an die Server auf der Gegenseite. Von daher wird es schon Sinn machen, ja. Also zum Beispiel ist normalerweise sogar die lokale IP-Adresse aufrufbar, ja, Tatsache, ja, zu sehen. Und auch die wird hier verschleiert. Und einige andere Kleinigkeiten zum Beispiel, was der Browser darstellen kann. Allerdings, der User Agent wird durchgeleitet offenbar. Ja, genau. Gut, mehr kann ich jetzt aber auf die Schnelle nicht sagen. Deswegen immer noch ein großes Fragezeichen bei der Frage nach, wie sicher ist das Ganze. Aber alles, was so in diese Richtung geht, ist ja schon mal ganz gut. Ihr wisst ja, so ein Incognito-Tab bei den Browsern ist nicht anonym. Das heißt nur, dass kein Cache-Speicher und keine Cookies und so weiter abgelegt werden. Wenn ihr diese Sitzung schließt, dann sind die weg und auch keine History im Browserverlauf beispielsweise. Aber die Webseiten, die ihr ansurft, haben immer noch ganz normal Zugriff auf eure IP etc. und entsprechend können dort dann jede Menge Daten über euch auch im Incognito-Modus gesammelt werden. Der Anonym-Modus ist natürlich wesentlich langsamer wiederum als der normale Incognito-Modus, ganz klar, weil ja das dort läuft über einen anderen Proxy-Server. Ja. Und damit wird natürlich auch wieder Übertragungsgeschwindigkeit heruntergeschraubt. Ist leider immer ein großes Problem. Gut, dann komme ich am Schluss wieder zu einem lustigen Video. Habe ich gleich zwei Sachen. Zunächst mal, ich weiß nicht, lustig. Damals war es nicht lustig. Aber heute, wenn man sich das anguckt, könnte man sich kaputt lachen. Der Cebit 1987, ich glaube, das war die erste Cebit. Und da der Stand der Computerbranche, vor allem eben dann in Deutschland, was da gezeigt wurde, da muss man schon sagen, wow. Wohlgemerkt, also 1987 gab es den Amiga schon, ja, so mit richtig cooler Grafik und Genlock und allem Möglichen, ja, und da könnt ihr mal sehen, wie da der Stand dieser Business-Messe dann war. Ne? Damals war die Cebit übrigens keine strenge Business-Messe, ja, sondern durchaus offener für die Konsumenten. Und das hat sich dann auch ausgezahlt irgendwann. Nur dann wurde sie zu dieser hochnäsischen Fachmesse, ja, und da waren auf einmal diese Konsumenten gar nicht mehr so gern gesehen, ja, und schließlich wollte man da eine Cebit Home daraus machen, also so nur zwei Klassen Cebit, die ging natürlich gewaltig daneben, ganz klar, und jetzt, ja, hat man den Salat. So, Bonusvideos habe ich auch noch eine ganze Reihe, nämlich eine Playlist auf YouTube für euch gefunden, nämlich die Computer Chronicles. Das ist so eine TV-Reihe gewesen im US-Fernsehen, wenn ich es richtig weiß. Dort sind ganz interessante Details zu sehen. Auch hier fragt man sich natürlich, Mensch, Leute, also da gab es auch eine gewaltige Diskrepanz zwischen dem echten Markt und dem seriösen Markt. Ne? Also alles, was mehr als 16 Farben hatte, das war absolut unseriös. Ne? Oder 8 Farben. Ne? Aber guckt es euch mal an, nicht schlecht. Und auch da muss ich sagen, der Witzfaktor ist schon recht hoch, auch wenn es damals alles andere als witzig war, sondern eben normaler Alltag. Ja? Ganz lustig. Übrigens, passt mal auf den Versprecher der den Bericht macht hier bei der Cebit 1987 Sendung, die Tastatur. Ist halt schwierig, wenn so ein Begriff noch nicht so bekannt und gängig ist, ja, dann verspricht man sich auch gerne mal öfter. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Auf YouTube-Channel TheNetcast.com könnt ihr alles finden und auch eure Kommentare loslassen. Auch im Video zur Sendung oder im Diskussionsforum. Alles auf dem Channel TheNetcast. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Nein, die Ohren steif. Die kleinen grünen Antennen gibt es jetzt gleich im Ancast. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.